Könnte ich bitte kaufen einige Haus mit Ketchup? Könnte ich bitte kaufen einige Haus mit Ketchup? Kom ik dan koopt u een aantal huis met ketchup? Kom ik dan koopt u een aantal huis met ketchup? Θα ήθελα να παρακαλώ να αγοράσετε κάποιο σπίτι με κέτσαπ. Θα ήθελα να παρακαλώ να αγοράσετε κάποιο σπίτι με κέτσαπ. In der Sonne und brennen wie die Hunde gehen dann in die Hölle. Let's play in der Sonne und brennen wie die Hunde gehen dann in die Hölle. Thank you.